stand ein moraler Apostel. Zu Hause, Frau und Kinder, du solltest dich fast schämen. Gott ist so kleine Kinder für wenig Geld, ohne Skrupel und Respekt. Das macht dir Spaß, gibt dir den Kick. Ich hoffe, dass du daran verreckst, du blöde Sau. So ziehst du durch die Gassen, suchst dir deine Opfer aus, während sie dich ertragen, machst du dir einen Spaß daraus. Und ich so kleine Kinder für wenig Geld, ohne Skrupel und Respekt. Das macht dir Spaß, gibt dir den Kick. Ich hoffe, dass du daran verreckst. Und ich so kleine Kinder für wenig Geld, ohne Skrupel und Respekt. Das macht dir Spaß, gibt dir den Kick. Ich hoffe, dass du daran verreckst. Verreckt sollst du, Bastard, du pädophile Sau. Ich hoffe, eines Tages steckt die Kugel für dich wieder im Blau. Steckt die Kugel im Blau. Dort siehst du kleine Kinder für wenig Geld, ohne Skrupel und Respekt. Das macht dir Spaß, gib dir den Kick. Ich hoffe, dass du